Als ich 14 Jahre alt war, kam die große Überraschung. Ich brauchte eine Zahnspange. Und zwar keine feste, sondern eine lose, wo man immer selber dran denken muss, dass man sie jahrartig reinmacht. Und ich sollte sie natürlich den ganzen Tag tragen, auch in der Schule, obwohl man damit den Mund nicht richtig aufbekam und das mit 14 Jahren super peinlich ist. Naja, wenigstens nachmittags tragen, auch das klappte nicht so richtig. Naja, wenigstens nachts, auch das nicht immer so ganz. Und dann weiß ich noch ganz genau, man musste ja so alle 2 Monate wieder zum Kieferorthopäden. Und ich sehe mich noch heute in der U3 sitzen und schwitzen und hoffen, es geht gut. Das sind so die Stunden, an denen ich angefangen habe, beten zu lernen. Gott, mach irgendwie, dass das gut ausgeht. Und dann macht man ja mit 14 Jahren auch alle möglichen Versprechungen und sagt, ach Gott, wenn das gut geht heute und ich nicht so richtig viel Ärger kriege, dann gehe ich auch 4 Wochen am Stück in den Gottesdienst und ich bete jeden Morgen. Und naja, so wie man halt mit 14 versucht, mit Gott zu handeln. Die Not war groß und ich brauchte das Wunder, dass Gott irgendwie kommt und eingreift und was tut. Ein bisschen so ähnlich war die Situation von vor 2000 Jahren. Zugegeben deutlich dramatischer, es ging um mehr als um eine Zahnspange. Die Israeliten hatten ein Problem, die Römer waren im Land, hatten das Land besetzt und die Israeliten hatten schon einige Jahrzehnte und Jahrhunderte hinter sich, wo fremde Mächte kamen und das Land besetzten. Und die Israeliten haben häufiger versucht, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und es ist irgendwie immer schief gegangen. Die Situation wurde schlimmer und schlimmer. Und jetzt war klar, es hilft nur noch ein Wunder. Gott muss kommen und selbst eingreifen und die Römer aus dem Land jagen. Er muss den Messias schicken. Er muss den verheißenen Retter schicken, damit endlich alles gut wird. Gott, komm endlich, wir brauchen dein Wunder. Eine vertrackte Situation. Mich erinnert das so ein bisschen irgendwie, wenn man Nachrichten guckt an den Brexit. Es gibt keine guten Lösungen, egal in welche Richtung man. Es ist eigentlich ein Dilemma, es bräuchte ein Wunder. Also Gott müsste eigentlich eingreifen. Vertrag war es damals auch. Und nun hatten die Leute Hoffnung, weil da dieser Wanderprediger aus Judäa kam, aus Galiläa, Jesus. Und der hat ordentlich Hoffnung geschürt. Ich meine, aus Wasser Wein machen, dann 5000 Leute mit ein bisschen Brot und Fischen satt machen, über dem Wasser gehen und ein paar Tage vorher den toten Lazarus auferwecken. Der war schon 3 Tage tot. Die Leute sagten, der stinkt schon so ein bisschen komisch. Und den hat Jesus wieder aufgeweckt. Und da kann man sich vorstellen, dass die Erwartungen groß waren. Jetzt schickt Gott endlich den verheißenen Retter. Jetzt wird alles gut. Gott kommt in unser Leben. Und jetzt wird alles gut. Und sie fangen an, so eine Übersprungshandlung, die Palmenblätter abzureißen von den Bäumen und zu wedeln. Der König kommt und ihre Mäntel auszubreiten vor Jesus. Und die Erwartungen sind sehr groß. Und ich glaube tatsächlich, dass Gott uns Ähnliches verspricht heute. Nämlich, dass er tatsächlich in unser Leben kommt. Und vielleicht ist das bei dir in deinem Leben auch so, dass du das gut gebrauchen kannst, dass Gott kommt und hilft. Vielleicht sowas wie eine Zahnspange oder was noch Ernsteres. Vielleicht auf der Arbeit beruflich ein Projekt, wo man jetzt schon mehrere Monate investiert hat und schon viele 1000 Euro reingeflossen sind. Und es steigt so die Gewissheit langsam, das wird nicht mehr gut. Vielleicht kennt ihr das, wenn man investiert und irgendwann ahnt man, es wird nichts. Und dann, ja. Oder es ist in irgendeiner Beziehung so, dass du denkst, die Beziehung ist gerade so vertrackt, jetzt hilft nur noch ein Wunder. Jetzt müsste tatsächlich Gott auf den Plan kommen, auf den Plan treten, kommen und eingreifen. Oder vielleicht hast du einen Menschen, um den du dir Sorgen machst und denkst, jetzt müsste Gott helfen, weil vielleicht hast du einen Partner, der unter schwermütigen Gedanken leidet und du sitzt daneben und kannst einfach nichts machen und das Einzige, was jetzt noch helfen könnte, ist, dass Gott kommt und endlich mal was tut und macht. Und tatsächlich, das Versprechen des Christentums ist, Gott kommt. Gott kommt. Aber, und das gehört halt auch dazu, Gott kommt anders, als wir es häufig denken. Ich meine, was hatten die Menschen damals erwartet, wie Gott kommt? Also Hannibal hat immer einen großen Kriegselefanten gehabt, ne, auf dem er reitet. Jesus hat einen Esel. Ich stelle mir so vor, irgendwie du bekommst nachmittags einen Anruf und da heißt es, die Bundeskanzlerin Frau Merkel will dich besuchen. Und dann denkst du, boah, die will mich besuchen? Und man räumt nochmal zu Hause alles schön auf und denkt, ja, und dann, wenn man fertig ist, guckt man aus dem Fenster und irgendwie erwartet, dass gleich hier der 8er BMW vor die Tür fährt und vorne die Motorradkolonne vorweg und dann kommt so ein 20 Jahre alter Fiat Cinquecento und Frau Merkel steigt aus und denkt sich, hä, das habe ich irgendwie anders erwartet. Und so ungefähr kann man sich es damals vorstellen. Der Messias kommt auf einem Esel? Wirklich? Ha, irgendwie anders als gedacht. C.S. Lewis hat mal ein ganz tolles Bild gebraucht und gesagt, stell dir vor, dein Leben wäre ein Haus. Und du merkst in deinem Lebenshaus so, ich habe so ein kleines Problem, da tropft es irgendwie ins Dach rein. Irgendwas ist mit dem Dach nicht in Ordnung, vielleicht so ein paar Plattenlose. Und dann fragt man Gott, ob er einen hilft. Und Gott ist wie so ein Handwerker, der kommt und hilft. Und der schlägt dann das Dach und du denkst dir, oh, danke, gut, jetzt ist das wohl geklärt, Dach ist wieder heil. Und dann sagt der Handwerker, naja, wenn wir schon mal dabei sind, dann könnten wir auch dieses Wohnzimmer mal ein bisschen umgestalten. Also neu gestalten. Und du denkst dir, damit habe ich eigentlich gerade nicht gerechnet. Also das mit dem Dach, das gefällt mir ganz gut, aber nee, mehr darf es nicht sein. Aber ich glaube, so ist es im christlichen Glauben. Man fängt manchmal an und denkt, oh Gott, du kannst mir hier mal beim Weimar helfen und das gefällt ihm auch ganz gut. Aber wenn Gott kommt, dann gründlich. Und das ist manchmal ein Prozess, der ist herausfordernd. Ich weiß noch ganz genau, als ich 13 war oder 12, frischer Konfirmand und in meinem ersten Gottesdienst am Mittwochabend, weil wir mussten damals noch dreimal im Monat zum Gottesdienst und das schafft man ja sonntags gar nicht, deswegen habe ich versucht, mittwochs abends nochmal so ein paar Unterschriften voll zu kriegen und das waren nämlich nur 40 Minuten lang und nicht 60, also toll. Und da weiß ich noch ganz genau, wie der Pastor gesagt hat, mit Gott und mit dir ist das wie so mit Planeten und mit der Sonne. Die meisten Menschen denken, Gott kreist so um sie herum. Sie haben so verschiedene Lebensbereiche und so, ne, es gibt hier meinen Sport und hier meine Freizeit und da ist irgendwie noch Gott. Und dann sagte er, mit Gott ist das andersrum. Er ist der Mittelpunkt in deinem Leben, er ist wie die Sonne und du drehst dich um ihn. Und ich weiß noch heute, wie ich auf dem Weg nach Hause war, 10 Minuten zu meinem Elternhaus und wie ich mich aufgeregt habe. Das kann da nicht. Also, dass Gott irgendwie so ein bisschen wichtig ist, das hatte ich schon begriffen, aber dass der Mittelpunkt sein will, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben und habe mich richtig aufgeregt. Und so ist das, wenn der Jesus sagt, na, wir können jetzt mal das Wohnzimmer hier umgestalten und wenn wir dabei sind, ist das Fundament eigentlich sauber gelegt? Okay, wir könnten hier nochmal einen ganzen Flügel nochmal neu machen. Was heißt das denn praktisch? Also es fängt ja bei ganz einfachen Sachen an, dass man anfängt auf Gott zu hören, dass man sein Wort liest, die Bibel, zum Gottesdienst kommt, mit ihm redet, anfängt zu beten regelmäßig und die Dinge, die halt richtig schwer sind. Zum Beispiel jemandem vergeben, wo man den Hass so richtig kultiviert hat, wo man so über Jahre schon die Energie und Kraft daraus zieht, dass man wütend auf jemanden ist und Gott sagt, liebe deine Feinde. Ich bin jetzt dein Mittelpunkt. Liebe deine Feinde. Wenn Gott in unser Leben kommt, dann kommt er anders, als wir es denken. Und er fängt an, umzubauen. Also Gott kommt, ja. Gott kommt anders, als wir denken. Und drittens, Gott kommt, um zu bleiben. Denn das ist der Grund, warum er sich ans Werk legt und dein Lebenshaus umbaut. Weil er sagt, ich will auch hier wohnen. Und wenn ich schon mal einziehe, dann mache ich hieraus einen Palast. Das ist das, was Gott mit dir vorhat. In dein Leben kommen, weil er bei dir bleiben möchte. Und umbauen kann er ganz gut. Er ist gelernter Zimmermann. Kriegt Jesus ganz gut auf die Reihe. Und er wird bleiben. Der hat schon mal schon mal ein paar Socken in die Schubladen gelegt, schon mal die Zahnbürste im Badezimmer reingesteckt. Der bleibt dein Mitbewohner, ganz egal, was kommt. Das finde ich, ist eine große Zusage. Der kommt halt oft so anders, als wir das erwarten. Also wo ist der Moment, wo Gott am intensivsten zu uns kommt? Im Abendmahl, in so pappigen Oblaten und so relativ günstigen Wein, da soll Gott sein? Und in so einer manchmal komischen Gemeinde, wo man sich manchmal in den Kopf fasst und denkt, was haben wir für einen komischen Pastor? Und die anderen sind auch alle merkwürdig. Und aber da sagt Gott, da bin ich da. Das finde ich großartig. Er kommt, um zu bleiben und baut bei dir seinen Palast. Amen.